Verlieben, das fällt mir gar nicht ein, ich weiß auch ganz genau, warum. Da müsste ich Treue schwören und treu kann ich nicht sein. Das sehen Sie doch selber ein, ich bin doch nicht so dumm. Denn eine kleine Liebschaft ist lange noch kein Grund, dass man sein Herz für ganz vergibt. Ich bin noch jung und flatterhaft und küsst gern jeden Mund, doch deshalb bin noch lange ich nicht verliebt. Wenn's dann so weit ist, mein Herz bereit ist, dann bin ich treu wie nie. Dann lieb ich nur einen und sonst will ich keinen, doch dazu ist es mir jetzt noch zu früh. Ich will mich nicht verlieben, das fällt mir gar nicht ein, warum, wieso, das hat doch Zeit. Wenn dann das große Glück kommt und ich bin noch allein, dann gibt es keine Szenen und keine Abschiedstränen, dann ist mein Herz sofort bereit.